Telekom, Fernsprecher Taborstraße 12, Ecke Görlitzer Ufer an Radio Apori. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Graffiti mit der Aufschrift Rasus, das hier über dem Fernsprecher angebracht ist, sowie ein Graffiti, das mit roter Farbe rechts auf der Scheibe des Fernsprechers aufgetragen ist. Dort steht KAC. Ansonsten, außer einem telefonierenden Herrn, der hier in der Nähe des Fernsprechgeräts telefoniert, sowie zwei vorbeischlendernden Damen, die hier gerade aus der Taborstraße herauskamen, und einem Hinweisschild, das hier an einer Straßenlaterne angebracht ist, mit der Aufschrift Krabbelgruppe mit anschließendem Eltern-Kind-Café für Kinder ab 6 Monaten ab 6.02.2008, mittwochs 10 bis 12 Uhr im Nachbarschaftstreff Karl-Kunger-Straße 15. Lernen durch Bewegen und Kontakt, sowie einem Aufkleber, der hier auf dem Papierkorb angebracht ist, mit Aufschrift Super Shirt, Tide Machine, www.kasaptunes.de und www.myspace.com/supershirt hier in der Taborstraße. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.